Hola, hola, ¿qué tal? Wie geht es euch? Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Mixtape. Ich bin Mercedes Herrada und möchte euch gerne circa eine Stunde lang begleiten mit der Musik von großartigen Bands aus dem Bereich Punk, Rock und Metal aus Spanien, aus Deutschland und überall. Wie immer samstags alle vier Wochen von 20 bis 21 Uhr auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Die Sendungen kannst du auch nachträglich über die Homepage der Sendung von Mixtape hören, mixtaperadio.online. Diese und die spanische Variante, die wöchentlich in Spanien gesendet wird, kannst du immer, wenn du magst, hören, herunterladen, speichern, teilen. Wir starten mit Decum, eine Rockband aus Jerez de la Frontera in Cádiz. Sie mischen seit 2017 Rock der 70er, Southern Rock, Psychedelic unter anderem, was sie drei Werke aufgenommen haben. Der letzte mit dem Titel Arrastrándose, so heißt auch das Lied. Gefolgt von den lustigen Quarentena, richtiger Rock'n'Roll, auch aus Spanien. Gestern ist der neue EP erschienen, wo sie eine gute Laune verbreiten. Wir werden, wie gesagt, nach Decum Quarentena mit En un 124 hören. In ein 124. Was ist ein 124? Es wird gemeint der Seat 124, ein Auto der 70er, wo der Protagonist des Liedes seine Jungfräulichkeit verloren hat. Hey du, ¿qué tal? ¿Quieres venir conmigo? Al lugar para bailar o algo más. Coge el bolso, mira, está en el suelo. Hay algo escrito. Es para ti. Sabes que hay algo que nos ronda. Mil llamadas van sin contestar. soy el amo de este lugar. O el amo de este lugar. O en un 124. O en mis orejas tus zapatos. No parabas de gritar. Y un muchacho y un chapero. Una cinta de los Chichos, despacito y en primera voy buscando un chico limpio. Voy buscando un chico limpio. Recorro todas las calles del polígono industrial con mil duros en la mano. Soy el amo de este lugar. El amo de este lugar. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Weiter! aus Osnabrück von Lichterfeld mit dem Song Scotty. Ihr könnt bald diese Band live erleben, zusammen mit der auch Osnabrücker Tough Cut als Support von den Düsseldorfer Roter Kreis Punk im Speicher am 14. April ab 19 Uhr im Lauterspeicher am Hafen in Osnabrück. Wir hören gleich hier im Mixtape als Vorgeschmack zwei Lieder von den restlichen zwei Bands von diesem Abend. Roter Kreis mit Auf der Jagd und Tough Cut mit Traurig, aber wahr. Ja. Der Jagd, bisschen Baller, Baller, aber alles andere ist egal. Immer auf der Jagd, finde keinen Schlaf, mach die Nacht zum Tag. Wir sind radikal im Kampf gegen Kapital. Stehen unter Spannung, Tacho voll auf Gas. Immer halb volles Glas, international. Wir wollen Spaß, ja, das ist doch klar. Verrückt sein, Hauptsache nicht normal. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Leben ist zu kurz und zu meckern und die Versuchungen zu leckern. Immer auf Mission, warten nicht auf schönes Wetter, feiern alles Gute, um das Böse zu verbessern. Wir wollen keine Stars, die wir nur bezahlen. Nein. Wir wollen keinen Staat, der uns nur verarscht. Nein. Wir ziehen durch die Bars mit nem guten Rat. Genieße jede Nacht, als wär's dein letzter Tag, versuch es mal. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Das ist nicht genug. Gib mir noch einen Zug. Ja, wir sind getrieben. Wir 007, wir wollen die Welt retten, sind darin die Weltbesten. Schnell mal ein bisschen Geld machen, Kack auf deine Pelzjacken. Darauf kannst du Gold wetten, auch wenn wir keinen Erfolg kennen. Kämpfen wie ein Sklave gegen deine Ideale außer Frage. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Auf der Jagd, auf der Jagd, auf der Jagd, ja. Wir sind am Start, geben Gas, aber hardcore. Ja, wir lieben und wir leben unsere Träume. Ein Hoch auf die Musik und auf alle unsere Freunde. Immer Verletzte, ganz ganz egal wo man steht. Traurig aber wahr, schaurig aber da, verletzlich schon klar, entsetzlich oh ja, gepackte Kisten, leere Räume, so sterben Träume. Gepackte Kisten, leere Räume, so sterben Träume. Auf der Welt und man hört es immer wieder, wenn die Hoffnung zerschellt und dann sieht man sie wieder, diese wundgeriebenen Augen, sieht sein Bild dort im Spiegel und man kann es nicht glauben. Ich wollte doch stark sein, schon so oft gesagt, auf in den Kampf und dann wieder versagt. Traurig aber wahr, schaurig aber da, verletzlich schon klar, entsetzlich, oh ja. Gepackte Kisten, leere Räume, so sterben Träume. Gepackte Kisten, leere Räume, so sterben Träume. Mit Traurig aber wahr aus dem Album Es liegt Granit in der Luft, die ihr in Bandcamp finden könnt. Am 14. April, genau, ab 19 Uhr im Lauterspeicher live zu sehen am Hafen in Osnabrück, zusammen mit Lichterfeld und Roter Kreis. Von Osnabrück nach Heidelberg, da finden wir die Band Cosmic Cells. Eine Band, die ihre Musik als eine Mischung aus Punk, Garage und Alternativ definiert. Sie bringen uns ihre neue Single mit psychedelischen Touch mit dem Titel 24 LSD Trips in One Day. Es folgt der Stoner Rock aus Denia Alicante in Spanien von Land of the Sun mit der neuen Single Down the Hill. Aus dem neuen Album Nummer 2, das direkt nach Electric Flames aus Madrid mit Perfectly Wrong. Mixtape. Hier findest du Punk, Rock und Metal nicht nur aus Spanien. Entdecke und genieße Aktuelles und Klassiker aus Spanien und der ganzen Welt. Alle vier Wochen Samstag von 20 bis 21 Uhr findest du im Mixtape unglaublich großartige Bands aus der Punk-, Rock- und Metal-Szene. Mixtape mit Mercedes Herrada auf OS Radio 104,8 und www.osradio.de. Mehr Infos zur Sendung, Playlist und Podcast findest du auf mixtaperadio.online. Jetzt kommt eine großartige Band aus Albacete, Spanien, No Drop For Us, in 2010 gegründet mit einigen EPs und einem Album hinter sich. Sie präsentieren jetzt einen neuen konzeptionellen EP, die sich mit einem der wichtigsten Tabuthemen der heutigen Gesellschaft auseinandersetzt, psychische Gesundheit. Das Werk besteht aus 6 Songs, in jedem von ihnen wird eine hypothetische Situation in den verschiedenen Phasen gezeigt, die eine Person in ihrem Fall in die Depression leiden kann. Wir hören Delirios. Yeah! coming, but you feel the pain. A Highland steel cutting through your neck, busting every vein. Lying bloody hopeless, you should have thought it through. Across me one too many times. Now look at you. You ask yourself, what did I do? Aus Australien, The Poor, mit dem Lied Payback's a Bitch aus dem Album High Price Dead, die bereits live in Deutschland präsentiert haben. Seit 1992 haben die keltischen Metal-Krieger Kuashan endlose Trance und Modeerscheinungen überlebt und weiterhin einen Musikstil zu kreieren, der bis vor kurzem immer an den Rand des Metals gedrängt wurde. Jetzt sind sie zurück mit einem großartigen Album, erschienen am 24. März, The Living and the Dead. Und ja, wir hatten bereits einige Songs in Mixtape gehört. Heute genießen wir The Witch. Don't see, don't know, no care. She is the pagan forest witch. I'm Von Mystic Prophecy aus dem kommenden Album, der auch so heißt, Hell Riot, das am 19. Mai in viele Formate erscheinen wird. Sitzungen durch Deutschland ab dem 22. April. Wir nähern uns dem Ende des heutigen Mixtape und werde mich mit zwei spanischen Metal-Neuheiten verabschieden. Erstmal mit dem legendären Obus mit Apico y Pala und dann, wenn es noch passt, ich denke schon, Evil Never Lose mit Cry and Die. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit so viele coole, tolle Bands. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Sendung in 4 Wochen. Aber ganz auf jeden Fall, ihr könnt nachträglich und immer, wenn ihr könnt, wollt, diese und andere Ausgaben der Sendung unter mixtaperadio.online finden. Ich wünsche euch einen schönen Samstagabend. Saludos de Mercedes Herrada und buenas noches.